dich an die, die schon immer für dich denken. Weißt du, was Leben wirklich heißt? Kennst du die Freiheit und den Wiedergeist? Kämpfe mit uns gegen die, die deine Zukunft verkauft. Oder bleib einfach sitzen und komm weiter an den... Schaff neue Ziele, weck den freien Geist in dir, entdeck die Gefühle. Die stolze Krieger seit tausend Jahren haben Liebe zur Heimat, wirst du niemals mehr verraten. Das Ziel vor Augen, die Gedanken werden klar. Umdenkprozess beendet nicht, es wie es war. Wie beides so war, als hättest du sie schon gekannt. Und fast war so lange, bis du davor weggerannt. Ein sorgenfreies Leben, das wünschst du dir. Will ich dafür geben viel Geld, jetzt und hier. Glaubst du wirklich, dass wir unser Leben lenken? Greif endlich an die, die schon immer für dich denken. Weißt du, was Leben wirklich heißt? Kennst du die Freiheit und den Wiedergeist? Kämpf mit uns gegen die, die deine Zukunft verkauft. Oder bleib einfach sitzen und komm weiter an den...